wird mir alles zu viel. Doch du sagst, du wirst stets bei mir bleiben. Mein Lieblingssong halt gut zwischen dem Beton. Ich lass mich gerne von ihm treiben. Schlafen, wenn ich schlafe.